plötzlich rar. Auf meinem Radar. Du machst dich rar. Auf meinem Radar. Die Aussicht macht prompt, dass sie weiterkommt. Du machst dich rar. Auf meinem Radar. Gefahr, Gefahr. Gefahr, Gefahr. Gefahr, Gefahr. Gefahr, Gefahr. Dann ist deine Nähe wieder bunte Magie. Wackelkontakt, Wackelkontakt.